Wie geht's, Mary? Geschafft. Froh mit einem, wo dann das Kind draußen war, war sie schon froh. Die Schmerzen haben anscheinend dieser ganze Druck von ihr fiel ab und sie möchte so gleich das Kind in den Arm halten. Und wie man halt nach so einer Geburt ist. Ausgelaugt. Ich frage mich, ob wenn wir das Kind nehmen, so aus dem Fenster halten, wie bei König der Löwen mäßig, ob die oder Viecher im Wald dann so... Wie bei Michael Jackson. Ja, ich wollte das gerade sagen. Da war mir jetzt was anderes. Okay, gut. Mhm. Hören wir denn wieder jetzt irgendwas oder ist immer noch ruhig? Eine rein normale also, von dem Geschrei des Babys. Ich würde schon darauf achten, ob die Viecher jetzt wieder lauter werden, wo das Baby da ist. Ja. Die haben ja offensichtlich abgewartet. Ja. Toll. Ja. Sind die jetzt irgendwie anders als vorher? Die Geräusche ist mehr so im Chor. Also nicht mehr so streitend, sondern mehr so geordnet. Und kommen so, wenn ihr das über eine Weile hört, anscheinend näher. Sie kommen das Kind holen. Das sage ich nicht. Oh, na gut. Aber ich sag, ob sie hinter dem Kind her sind? Brigitte meint dann, das Kind ist so schön. Mary, das habt ihr gut gemacht. Das Kind ist wunderschön. Und Mary weint diesmal aber vor Freude tatsächlich und kann es halt gar nicht fassen, ihr eigenes Baby in den Händen halten zu können. Sarah Biggs durchtrennt noch die Nabelschnur, putzt die beiden so ein bisschen, macht noch mal eine Decke über die Scham von Mary. Ist eh kein Typ mehr da. Ja, Hugh kriegt das nicht Sean. So ganz mit Sean. hat bestehend weggeguckt. Ist ihm alles ein bisschen komisch. Ja. Also es kann jetzt zwei Sachen geht sein. Kann sein, dass die friedlich sind halbwegs. Sag ich jetzt mal. Was ich nicht glaube. Und einfach nur das Kind sehen wollen oder sowas. Oder dass die das Kind halt fressen wollen. Vielleicht können wir das Kind ja mal ans Fenster halten, also ohne das aufzumachen natürlich. Vielleicht ist das Kind ihr neuer Gott oder so. Ja. Ja, das ist es halt. Ne? Und entweder das Kind ist halt Messias-mäßig oder so, oder keine Ahnung. Die wollen das haben. Hm. Ja, ich weiß, das ist jetzt natürlich, das Kind ist jetzt in den Armen von Mary, ne? Ja. Ja, das ist er. Nimm es ihr weg. Ja, das Kind muss doch vielleicht auch sauber gemacht werden, ein bisschen. Vielleicht. Das macht gerade eben Sarah Biggs. Ja, dann kann es ja mal kurz der Mutter weggenommen werden, um es sauber zu machen. Ja, das macht Sarah Biggs gerade eben. Ja, okay, also das Kind ist bei Sarah Biggs und wird gerade sauber gemacht. Dann, gut. Ich bewache die Tür weiterhin. Ist denn irgendwas an der Tür wieder? Die Geräusche kommen näher und sind nach wie vor mehr so im Chor. Wie so ein ritueller Gesang, oder? Oh Gott. Vielleicht ist es aber auch nur ein Vogel, wer weiß das schon. Vielleicht sagen sie auch gleich, ja. Aber es ist das so nah, dass ich merke, dass es im Flur, dass das irgendwo unten ist. Es ist unten. Das ist auf so tendenziell draußen. Also oben sind Lichtung. Sie noch nicht. Oder? Nein, okay, Lichtung. Okay. Gut. Ja, ich würde noch mal rausschauen aus dem Fenster. Okay, und ob ich da irgendwie sehe, dass die so, weiß ich nicht, so im Kreis sich an den Händen halten und irgendwie beten oder keine Ahnung, was die machen. Ja. Nee, ein großer Pulk von den Wesen steuert das Haus an, aber nicht in größter Eile, sondern im normalen Gang. Ich mache das Fenster auf und schrei was zu denen raus. Vielleicht verstehen die mich, ja. Was schreist du denn raus? Ich mache das Fenster auf und schrei: Lasst uns in Ruhe! Okay. Einfach nur, was kommt denn als Feedback? Nichts. Okay, unverändert. Du kannst sie ganz gut erkennen soweit. Es ist jetzt, sind jetzt relativ nah beim Haus. Sind durchaus so zwischen vielleicht so 10, 20 von diesen Wesen. Mhm. Ein oder andere kannst du jetzt schon, also einen siehst du. Einen siehst du, der anscheinend eine Auseinandersetzung auch hatte, dem ein bisschen Fell fehlt und der wohl auch irgendwie eine Wunde hat. Ein anderer, der etwas weiter hinten ist, humpelt vielleicht sogar. Okay. Ich würde mich gerne anschauen, mich mal zu ihm setzen kurz. Ja. Hallo, Tante! Hallo, Sean, was meinst du, warum sie, also kannst du dir vorstellen, warum diese Wesen hinter Marys Kind her sein sollten? Vielleicht wollen sie mit ihm spielen? Vielleicht wollen sie ihm was beibringen? Was denn beibringen? Schule? Also, du hast ja schon öfter mit denen gespielt. Ja. Hast du da so ein bisschen was über die rausgefunden? Wie sind die so? Was machen? Die sind so schlau wie ich, habe ich gemerkt. Und sie können, das sind ganz viele. Die sind alle Geschwister. Und okay. Manchmal beißen sie sich untereinander, aber dann haben sie sich auch wieder lieb. Und sie essen kleine Vögel und Eichhörnchen einfach so den Kopf ab. Okay. Und du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, warum. Also ich glaube nicht, dass sie spielen wollen. Hast du keine Ahnung, was sie von ihm wollen könnten? Nein, ich glaube, okay. Ich könnte sie fragen. Wie kannst du sie fragen? Kannst du mit ihnen sprechen? Weiß ich nicht. Willst du es mal probieren am Fenster? Ach ja, wenn es weiter nichts ist. Ja, okay, dann kannst du ihnen ja vielleicht sagen, dass sie uns bitte in Ruhe lassen wollen. Okay. Und er geht ans Fenster, nimmt sich etwas rüber und meint dann, ihr braucht nicht an der Tür klopfen, ihr könnt wieder gehen. Wir wollen heute nicht spielen. Auf Wiedersehen. Schuschu. Und dann vergehen so 10 Sekunden und dann meint er, nee, habt ihr das Fenster kaputt gemacht? Ihr sollt da nicht reingehen. In die Küche dürfen nur Mama und ich. Und so strömen so mehr und mehr von den netten Gesellen wohl durch das kaputtgemachte Fenster. Einer macht sich nochmal ein zweites Fenster kaputt, damit noch ein weiterer Zugang ist. Die Tür haben sie wohl dann zufrieden gelassen. Und ja. Dann sage ich zu Sean, guck mal, die sind nicht nett, die sind böse, die wollen uns wehtun. Weißt du, ob die irgendwas Spezielles können? Sind die irgendwie anders als wir? Das sind kleine Mädchen. Weiß also nicht. Abgesehen. Ja, gut, das ist nicht so hilfreich. Könnten die Mauer hochklettern? Der ist ja vorhin schon aufs Dach gesprungen. Ja, aber das wird wohl eher sowas gewesen sein, wo sie irgendwie von einem Baum, irgendwie von einem einzelnen, so, also jetzt die blanke Wand so nicht, aber ein oder zwei können halt immer mal das Bäumchen hochklettern und dann von da aus sich rüberhangeln und so. Okay, aber die können jetzt nicht wie ein Eichhörnchen theoretisch eine vertikale Wand hochlaufen. Oder? Nee, das jetzt schon nicht. Ich würde die Fenster wieder verschließen. Okay, kannst du verschließen. Und die Geräusche machen sich so langsam die Treppe hoch. Und das Ii ist immer noch genauso laut und unangenehm wie vorher. Und Brigitte meint dann, vielleicht, wenn sie das Kind wollen, vielleicht sehen sie es ja als etwas Besonderes an, Mary, vielleicht, ich weiß ja nicht, was machen wir denn jetzt? Wir warten, ob sie hier reinkommen. Jane, Sarah, irgendwas, wir müssen noch irgendwas tun. Was schlägst du denn vor, was wir tun sollten? Ich weiß nicht. Hält diese Tür denn? Feuer, wir brauchen Licht, wir brauchen Feuer. Sie hassen doch das Licht und Feuer bestimmt, sonst würden sie doch im Hellen kommen. Wir müssen irgendwas tun. Hier diese Öllampe vielleicht. Wir machen jetzt hier kein Feuer drin. Das ist viel zu gefährlich. Ach, ja, aber was denn? Vielleicht kommen sie ja gar nicht hier rein. Wir haben ja die Tür verbarrikadiert. Und dann drohen wir ihnen damit, das Kind umzubringen. Oh, okay. Das sage ich jetzt, ja. Und wir tun es natürlich nicht, aber wir drohen damit. Es kratzt an der Tür. Oh Gott. Geht weg! Übrigens, ja, ich schau mir jetzt mal gerade Gisela an. Kann ich? Ich würde mal erste Hilfe oder irgendwas würfeln, dass ich gucken kann. Du kannst gerne nochmal gucken, ob du ein bisschen die Blutung noch weiter stellen kannst und so weiter. Das ich möchte okay. Dir in der Zeit was ins Ohr flüstern. Oh nein! Oh nein! Ich bin 30 und habe eine 31 gewürfelt. Oh nein! Ja, tut mir leid. Ich hab's fast hingekriegt, aber würde, nein, doch. Ich finde es keine gute Stelle, wo du nochmal was besser verbinden kannst. Nein. Ich würde Rachel gerne was zuflüstern. Deine letzten Worte? Bring das Baby um. Es war... Bring das nein, Baby wer um. Wer war's jetzt? Wer war's? Rachel, du musst es umbringen. Bring es einfach um. Ja, keine Ahnung, darf ich einen überzeugen, auf mich machen oder so. Oh ja, das wär toll. Ihr müsst es dann gegeneinander würfeln. Also wenn sie was, ja. Ist ja die Frage, wenn du was dagegen hast, dass das passiert, musst du dagegen würfeln, wenn du... Nee, sie hat sich ja auch schon dafür ausgesprochen. Ja. Das letzte Ding, aber sie sagt mir, ich soll es jetzt tun, oder verstehe ich das gerade falsch? Ja. Sie will ja jetzt sagen, du bist geh so jetzt und töte das Kind, so gesehen. Bist du ausgewurft, dass du sagst, bring das... Ja, du ja, sagst weiß ja jemand anderen. Naja, vor allem, ich weiß ja ganz genau, dass ich ziemlich schnell draufgehen werde, wenn die reinkommen, weil ich liege ja schon am Boden. Und deswegen denke ich mir, schnell das Baby umbringen, damit ich noch eine Chance habe. Ist doch klar. Ja, soll ich irgendwas würfeln oder eher nicht? Ja, das ist schon, also du kannst schon gerne einen überzeugen, ich meine, in dem Moment. Ehrlich, das ist ja eh kein Mensch, offensichtlich, das Baby. Das ist ja halb Mensch, halb... So ein Vieh. Gott. Welche Zukunft hat das denn? Also. Es ist halt kleiner, ja. Es ist halt blaue ist Augen, ja, das ist nicht schlimm. Na, also es ist wahrscheinlich kein Mensch. Und das heißt, eventuell ist es selber auch böse, wird irgendwann böse oder ist keine Ahnung, was passieren wird. Also, aber bevor wir jetzt alle sterben, bin ich auch dafür. Ja, eben. Muss ich überreden oder überzeugen machen? Nein, ein Mord an einem Baby ist schon überzeugen, glaube ich jetzt mal. Aber kann ja auch so eine Affekthandlung ja, sein. Überreden ist eher statt Schokolade. Aber wenn Rachel... Aber überzeugen ist doch was du eigentlich eine Abneigung gegen hättest. Und Babys töten sehe ich jetzt als Abneigung an. Also jetzt auch als Überwindung. Ja, ich will ja nur, dass du kannst ich ja ruhig beides. Du kannst nein, ja ruhig beides machen. Nein, ich nehme schon überzeugen, ist ja okay. Nee, du kannst es danach, wenn überzeugt, du kannst ja trotzdem das andere dann auch probieren noch. Aber ich habe überzeugen auch nicht geskillt, also. Probiert es ruhig. Es ist, okay, dann ist ja wirklich. Jetzt beide in W100 und sagen die Werte ein. Okay. Ja. Ja, was hast du als erstes für überzeugen jetzt? Ja, überzeugen, oder? Ja. Okay. Oh, fuck. Ja, ich habe eine 3. Oh. Ich habe 69. Naja. Das war nicht so. Nee, ich kannst hab's ja nicht noch mal geschafft. Überreden. Überreden? Okay. Was wäre denn das andere, was dir einfallen würde, neben Baby umbringen? Mir fällt nur Baby umbringen ein. Okay. Oder Baby, oder Baby denen einfach geben. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Okay. Soll ich überreden würfeln, wirklich? Ja, kannst du doch. Na, wo mach ich das? Nee, ich bin genau eins drüber. Ich hab's nicht geschafft. Und wie war's bei Rachel? Ich hab eine 44 auch nicht geschafft. Okay, ja. Sie schlägt dir das so vor, die beiden Optionen, und drängt dich da wohl so hin, dass du agierst, weil sie ja nicht mehr wirklich was machen kann. Aber was du jetzt schlussendlich tust, musst du gucken. Ja, ich denke mir, sie ist schwer verletzt und ich habe schon mal gehört, dass Menschen, die schwer verletzt sind und viel Blut verloren haben, wirres Zeug. Oh nein. Ja, meine Würfe würden das jetzt so interpretieren, also würde ich jetzt so interpretieren, das war jetzt, lass mich nicht überzeugt. Ja, ich versuche, sie zu verbinden, bringt jetzt nichts und ja, lasse sie jetzt da liegen. Schau Alma an und sag, Alma, ich habe keine Ahnung, wie ich Gisela retten soll. Versuch du es doch noch einmal. Ja, okay, ich versuch's noch mal. Geh zurück zu Mary. Ja, ich gehe. Dann machen wir einmal fliegender Wechsel so. Ich würde dir jetzt auch was zuflüstern. Ja, okay. Also erstmal würde ich noch mal Erste Hilfe. Okay. Vielleicht wäre jetzt, aber jetzt einfach nur die Wunden, jetzt nicht die Schulter einrenken. Gerade zu schwierig, glaube ich. Wunden wäre schon mal ein guter Anfang mit das. Ich hab's geschafft, 39. Ja! Okay, du darfst einen Trefferpunkt ja auch durchaus wieder aufschreiben. Oh, das ist aber schön. Das ist aber schön. Dann musst du weggradieren, damit du das nicht... Nee, ich weiß jetzt, dass das so kringelt ist. Ja, sie kann die Verbände nochmal ein bisschen straffer, besser setzen, damit du nicht Blut verlierst mehr. Und dass du eine bessere Position gerade eben hast zum Liegen. Dass die Schulter auch nicht so drauf drückt und so. Alma. Was ist denn? Alma, ich glaube, die einzige Möglichkeit ist es, das Baby zu töten. Du musst es töten, Alma. Ich weiß nicht. Das ist. Alma, bitte, guck uns doch an. Wir werden sonst alle sterben. Aber Alma, vielleicht kann man ihnen das Baby auch einfach geben, dass sie mitnehmen. Sie wollen es ja offensichtlich haben. Aber was ist wohl besser für das Baby, von uns getötet zu werden oder von ihnen Stücke gerissen zu werden? Vielleicht ist es ja ihr neuer Gott. Vielleicht töten sie es ja gar nicht, sondern himmeln es an. Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Das Baby wird ja bei denen verhungern. Es braucht doch seine Mutter. Oder den Tod. Also ich will es nicht töten. Müssen wir da jetzt auch noch mal würfeln, oder? Das ist ja die Frage, wie energisch ihr das jetzt versucht. Alma, bitte. Also so energisch wie Gisela. Bitte, jetzt bring doch mal ein Baby um. Wenn sie jetzt eine 1 würfeln würde, müsste sie eigentlich so mitten in Almas Brain so ein kleines Baby setzen können, der dann wächst. Weißt das wäre so cool. Jetzt ja, würfel doch einfach mal. Okay, also überzeugen, ja? Ja. Ich würfel dagegen. Ich hab's nicht geschafft. Natürlich nicht. Scheiße. Ich hab's auch nicht geschafft, aber ich habe ja auch nicht versucht zu überzeugen. Dann kannst du auch ebenfalls nochmal versuchen zu überreden, dass sie das Kind zumindest denen gibt, wenn du das auch noch immer noch als gute Idee hättest. Ja, okay, dann mal überreden. Oh, das habe ich geschafft. Ja, okay, das habe ich ja selber vorgeschlagen, gerade von der... Ach so, okay, ja, dann hältst du es jetzt wahrscheinlich für eine sehr gute Idee. Ja, also ich denke, das ist wirklich eine Option, weil ich meine, was ist denn möglich? A, die kommen hier rein und töten uns alle, inklusive dem Kind. Oder sie nehmen das Kind mit und töten uns eventuell alle. Das ist auch keine bessere Lösung. So oder so, glaube ich, müssen wir ihnen das Kind geben. Dann lassen sie uns vielleicht leben. Und vielleicht lebt das Kind dann auch. Dann lebt es halt glücklich bei ihnen, weil es zu ihrem Stamm gehört, oder ich habe keine Ahnung. Ich nenne das Baby Mogli. Wird von gefüttert mit Eichhörnchen. Ich weiß nur nicht, wie ich das machen soll. Ich kann es ja Mary nicht einfach entreißen. Also es ist so, gerade eben Brigitte ist mit Sean soweit bisschen ab von der Tür, kümmert sich um jeden soweit. Schon wieder ein soweit. Mary liegt und Sarah Biggs kümmert sich um das Baby. Mary ist erstmal froh, dass das Baby das raus ist. Jane guckt abwechselnd mal zum Baby, freut sich, dass sie einer Geburt beiwohnen durfte, allerdings sind die Umstände natürlich nicht so schön, guckt immer mal wieder raus und guckt dann auch mal wieder panisch zur Tür. Q liegt immer noch im Delirium, fühlt sich nicht so gut, ist wohl stabil, aber ja, macht auch nichts. das so zur Grundszenerie und ihr hört es an der Tür kratzen. Bekomme ich denn irgendwas davon mit, dass Alma und Gisela ganz Lust finden, das Kind wegzugeben? Oder ist das Gespräch so leicht, dass ich das nicht mitbekomme? Naja, du, erst war bei euch ja das Getuschel und kurz danach war bei denen das Getuschel. Das Getuschel kriegst du noch mit. Okay, ja. Das haben wir getuschelt. Dann mache ich einfach Mary und guck mir das Baby an, ob es eine Brücke schlägt und rückwärts krabbelt, oder? Das ist ein Ninja-Baby. Ja, also grundsätzlich finde ich den Plan gut, aber ich habe keine Ahnung, was ich anstellen soll. Da jetzt zu beitragen kann, dass das Baby wegkommt. Ja, also, ich meine, du könntest sie alle mit der Waffe bringen, aber ich weiß nicht. Da gibt es sicherlich Möglichkeiten, aber das ist jetzt ingeben, die Charaktere erstmal, das ein bisschen. Also, das. Die scheinen ja schon nichts zu tun. Irgendwie anscheinend. Oder jedenfalls haben sie schon früher nicht. Sean könnte das Baby ja überbringen. Sean würde das ja auch. Vielleicht sagen wir, Sean, möchtest du das Baby nicht auch mal halten? Und mit dem Baby und den deinen Freund spielen? Ja, überlegt euch was. Ja, Rome was ist ja, das, guck mal, das Problem ist, nicht Mary. Mary hat gerade eine Geburt hinter sich. Ja, das ist grausam, was wir denken und tun. Das Problem ist auch nicht Hugh. Das Problem ist eventuell Sarah oder Jane. Bridget. Ja. Jane oder Bridget. Ja. Es tut so weh. Wir werden alle sterben. Kann ich irgendwie auf Idee würfeln oder so? Ja, keine Ahnung, ja, klar, kannst du. Ich möchte auf Idee würfeln. Geschafft. 40 also, von 85. Unterschiedliche Sachen. Du könntest natürlich einfach in einer schnellen Abfolge, weil keiner davon ausgeht, dass ihr so fiese Fucker seid, einfach das Baby greifen, die Tür aufreißen und das hinstrecken. Ihr könntet... Ich will so ein Football werfen. Ja, oder man legt es halt einfach voll vor die Tür auf den Fußboden und macht die Tür wieder zu. Ja. Und dann hört man, wie es aufgegessen wird. Du könntest bestimmt vielleicht schon irgendwie auf deine Seite ziehen und ihn dazu überreden, was Dummes zu tun, was in eurem Sinne ist. Du könntest aus dem Fenster rausspringen, du könntest, weil das ja von der Höhe nicht so dramatisch ist, ob das schlau ist, ist dahingestellt. Also, Bridget kriegen wir überredet, ist kein Problem. Jane kriegen wir überredet, ist kein Problem. Meinst du? Na, vielleicht nicht, der Mann ist ja jetzt tot. Aber ich hätte sonst gesagt, guck mal, uneheliches Kind und bla bla bla ist schlecht für die Familie, aber das spielt jetzt für sie keine Rolle mehr. Jane und Sarah, ne? Ich würde versuchen, einmal zu Sean nochmal zu gehen. Okay. Und ja, Rachel, du kannst ja versuchen, die anderen zu überreden. Währenddessen. Okay, dann gehe ich einmal zu Sarah. Ja, das machen wir zuerst. Kann ich ruhig Sean machen. Okay. Dann würde ich zu Sean gehen und sagen, Sean, ich glaube, deine Freunde wollen das Baby unbedingt sehen. Kann das sein? Ja, ich glaube, sie sind neugierig. Meinst du, du könntest es ihnen mal zeigen, das Baby? Meinst du, das darf ich? Naja, sie sind ja extra deswegen gekommen, oder? Stimmt. Sind ja lange unterwegs gewesen dafür und sich Mühe gegeben und... Ja, das stimmt. Den ganzen Weg aus dem Wald sind sie gekommen, um das Baby zu sehen. Das wäre doch jetzt gemein, wenn sie gehen müssten, ohne das Baby gesehen zu haben. Ja, da hast du recht. Ja, also ich finde, das bist du deinen Freunden doch schon schuldig, oder? Sie haben sich gekümmert. Ja, das stimmt. Ja. Jetzt? Ja. Ja. Also. Oh Gott. Ich komme mir so böse vor. Oh nein. Und Brigitte. Ja, was soll ich tun? Bekommt so ein paar Wortfetzen mit und schaut zwischen euch beiden. Sagt aber nichts. Weil sie auf unserer Seite ist. Bam! Ja. Und dann flüstere ich nochmal zu Sean. Es sind deine Freunde, weißt du? Und ja. Du möchtest doch auch, dass deine Freunde auch Marys Freunde sind. Ja, kennenlernen. Und sie guckt dann zwischen Brigitte und zwischen Alma und zwischen Rachel hin. Alle so Blicke, die so aufgefangen werden. Wer, Brigitte? Guckt hin und her, oder? Nein, Sean, Entschuldigung. Ach, Sean, okay. Und sieht so und denkt sich so. Wir nicken ihm alle so bestätigend zu, ja. So, do it. Alle, es scheint so, also er sieht so, alle sagen, das ist eine gute Idee. Und dann meint er, na gut. Und dann steht er auf. Okay, ich bereite, sobald ich das Gefühl habe, er macht's, bereite ich schon mal vor, dass ich schnell die Tür gleich auf. Und er. Ach du Scheiße. Gerade will Sarah. Sarah macht das Baby gerade eben noch. Letzten Feinschliff gibt's dem Baby noch. So, macht's noch sauber. Und Mary ist halt immer noch so ein bisschen in ihrem. Frisch geboren, Und. Dann tritt er heran an Sarah und meint: Warte, gib mal her! Ich kann das auch! Und Sarah guckt so ein bisschen verwirrt so, weil gerade dabei. Und schon nimmt das Baby, streichelt ihm einmal über den Kopf und dann geht er zu der Tür. Oh Gott. Und hatte die wieder zugemacht? Ja. Die war zu, ja. Also auch was davor geschoben? Ja. Weiß ich nicht. Ja, ja. Hatte ich. Mhm. Dann helfe ich sie wegzuschieben erstmal. Und als es geschoben wird, Sarah schaut rüber und meint, nein, das dürft ihr nicht tun, nein, und stürzt etwas nach vorne. Mary reckt ihren Kopf etwas rüber, kriegt dann nicht so viel mit und meint, was tut ihr da? Kann ich Sarah ein Bein stellen? Da? Ich lieg ja da, so kann ich das irgendwie machen? Sarah, das eigentlich ist die einzige Möglichkeit. Entweder wir alle oder nur das Kind. Es ist grausam, aber es ist die einzige Möglichkeit. Nein, das könnt ihr nicht tun. Das werdet ihr nie vergessen, diese Schandtat. Ihr kommt dafür alle in die Hölle, wenn ihr ein Kind opfert. Aber wenn ich tot bin, dann kann ich an nichts mehr. Dann ist alles vorbei. Sean macht die Tür auf. Und Sarah. Ich glaube, das Kind gehört zu diesen Wesen. Es ist von ihnen. Ja, okay. Mary wurde von ihnen geschwängert. Sagen wir, wie es ist. Diese Schlampe. Oh Gott, davon hatte ich keine Ahnung. Es ist entsetzlich. Die macht es ja mit jedem. So viel Shade. Und Sarah ist, oh Gott, ist voll traurig gerade eben. Und wir machen hier sowas. Sean und Sarah sind quasi auf einer Höhe so im Raum. Die Tür geht auf und der Flur ist quasi gesäumt von diesen Wesen. Der Flur steht voll von kleinen 50, 60 Zentimeter großen Wesen mit hervorstehenden spitzen Zähnen, struppigen, dunklen, dichten Fell, Hand und Fuß ähnliche Arme und Beine, das schon, so humanoid. Die roten Augen seht ihr also auch wieder. Und die sind sehr ruhig. Und Sean bückt sich runter mit dem Baby zusammen und meint dann, hier, ein neuer Spielkamerad. Schaut mal, den haben wir euch mitgebracht. Und eins der Wesen tritt aus der Mitte hervor, was für euch augenscheinlich gar nicht anders aussieht als die anderen. Und nimmt das Baby. Und meint dann nur auch nochmal. Und dann dreht es um und verschwindet mit dem schreienden Baby, mit dem Pulk von diesen schwarzen Wesen, die Treppe wieder runter. Und Sarah ist sich nicht so sicher und meint, das, ihr könnt das doch nicht. Was tut ihr denn da? Ihr müsst doch was tun. Ich glaube, das Kind gehört zu ihnen. Sie werden ihm nichts tun. Und Mary versucht sich. Aber wenn wir es verteidigt hätten, dann hätten sie vielleicht alle getötet. Und Mary versucht sich. Das Kind trotzdem genommen. Mary versucht sich kraftlos, schwach aus ihrem Bett zu ziehen. Nein, mein Baby, mein Baby. Und versucht so den. Du kannst das sicher im Wald besuchen gehen. Und versucht den Raum soweit kriechend zu verlassen soweit. Und kriechend hinterher. Kann ich sie festhalten? Am Fuß. Du eher nicht so. Warum? Naja, der eine Arm ist im Arsch und der andere Arm ist. Achso, kann ich ihr nicht. Was willst du denn machen? Du liegst mit den Beinen wie eine Zange festhalten. Was? Wie so Wrestling. Ich würde. Und die anderen stehen drumherum und denken, oh cool, was ist das denn? Nein, ich würde zu Mary gehen und versuchen. Aufzuheben und wieder aufs Bett zu setzen, zu ihr sagen, Mary, es ging nicht anders, sie hätten uns alle getötet und dann hätten sie das Kind trotzdem genommen. Und sie, sie werden ihm nichts tun, weint, da bin ich mir sicher. Weint hemmungslos und hämmert auf deine Brust ein. Ja, ich ertrage es und umarme sie dann und sage, Mary, es tut mir leid, es ist schrecklich, aber es gab keine andere Möglichkeit. Ihr Mörder! Ihr habt mein Kind diesen Dingern gegeben, sie werden es auffressen, ihr Mörder! Ihr seid alles Mörder! Ihr seid Kindsmörder! Ihr kommt alle in die Hölle! Ich hoffe, ja, ihr erstickt an eurem Unmut! Wie viele Patronen habe ich dabei eigentlich? Oh, so ein Säckchen voll. Ja, ist schön. Genug. Ist schön. Was macht denn Bridget gerade? Wie hat die reagiert? Die steht noch an der Tür und guckt, ob da jetzt wirklich alle Wesen weggehen und guckt denen noch so nach. Und als die unten verschwunden sind, geht sie rüber zum Fenster und starrt raus. Das eine, was ein bisschen zugeschoben war, schiebt sie so ein Viertel wieder frei, das kriegt sie gerade so hin und guckt dann raus und sagt, sie gehen! Sie gehen zurück in den Wald! Nice. Und ihr hört auch nur das schreiende Baby. Das Kind haben sie bei sich. Ja, ihr hört das schreiende Baby halt, wie die Schreie immer weiter entfernt klingen und das, ja, und natürlich Marys Schreie und Wehklage hört ihr natürlich auch, was ihr jetzt zu verantworten habt, euer Leben lang. Wir haben nur unser eigenes Schiff. Und sie hätten uns alle sonst umgebracht. Ja, also, ich kann Mary verstehen, dass sie sauber. Die Alternative wäre gewesen, sie hätten uns umgebracht und hätten das Baby dann trotzdem genommen. Hm. Gab keine andere Möglichkeit. Ja, das ist schön, wie euch das jetzt rechtfertigt, aber ihr habt trotzdem wahrscheinlich ein Kind in den vermutlichen Tod, also das in Kauf genommen. Ihr habt einer Mutter des Kindes entrissen. Ich hätte gerne von euch alle eine Stabilitätsprobe, weil ihr verdammte Arschlöcher seid. So würde ich das jetzt gar nicht sehen. Ich hab's geschafft. Ich hab's auch geschafft. Ich hab's auch geschafft. Was seid ihr denn für Leute? Was seid ihr Keine denn für abgefuckte Leute? Ja, aber wir wären sonst alle gestorben. Das war ganz logisch. Das war ganz. Ja. Und vor allem, ich meine, das Kind ist offensichtlich einer von denen, so genetisch. So. Und von daher. Warum? Weil, ja, weil es ein Baby war? Was? Nee, das war. Weil es ein bisschen kleiner war? Ich meine, Mary ist schwanger geworden. Ne? Das war ganz sicher. War das ganz eine, bestimmt. Wir reden uns das jetzt ganz lange ein. Denen. Ich bereue von daher, ich glaube nicht, dass sie dem was tun werden. Ich glaube, die halt haben, um das großzuziehen. Ganz ehrlich, das waren ja intelligente Viecher. Ja, das heißt, die sind gekommen, haben das Baby genommen, sind wieder gegangen. Waren ja nicht Tiere, oder? Wenn sie Tiere wären, dann hätten sie das Kind direkt in dem. Ihr. Und auch und alles. Ihr hört dann also, aus größerer Ferne und seht auch vielmehr zwei Autos herannahen in einer peitschenden Geschwindigkeit. Oh. Natürlich genau jetzt, ist klar. Wieso haben wir das nur erklärt? Aber ich meine ganz ehrlich, wenn die Viecher noch da gewesen wären, wenn die Autos gekommen wären, dann hätten die auch nichts machen können. Glaube ich. Ja. Die zwei Autos. Dann auch umgebracht worden. Die zwei Autos halten auf dem Vorplatz soweit heraus, steigen insgesamt aus den zwei Autos auch 8 Leute. Mit Fackeln bewaffnet. Wenn jemand rausguckt, würde er auch sehen, dass der eine oder andere eine Pistole davon in der Hand hält. Und einer hat sogar eine größere Apparatur. Und einer schmeißt irgendwie eine seiner Fackeln irgendwie weiter in die Dunkelheit hinein. Und meint dann, da hinten, da sind noch ein paar! Los, wir holen uns diese Schweine! Und der eine mit der Apparatur hechtet so ein bisschen vor. Und hat wohl eine Art von, ich sag mal, primitiven Flammenwerfern tatsächlich. Ach du Scheiße. Also es hat auch wirklich nur einer, der muss ein bisschen Abstand halten, hat auch irgendwie wirklich so eine Apparatur hinten so ein bisschen auf dem Rücken. Also es sieht sehr grob aus und nicht unbedingt das sicherste Teil. Und versuchen wohl 4 davon so ein bisschen noch weiter rein und scheinen wohl auch ein versprengtes Wesen von ihnen soweit zu erwischen, was in einem lauten Quieken sich versucht weiter in den Wald reinzuflüchten und machen noch so ein bisschen Jagd. Die anderen 4 trauen sich langsam an das Haus heran. Ihr seht unter anderem den Tony Bix, der eine Fackel in der Hand hält. Und die anderen, also der ist so wie immer. Und ihr seht, was habe ich gesagt? 2 Männer, grobschlächtige Männer in Mänteln und der dritte davon ist ein Mann, der einen anscheinend feineren Mantel anhat. Ein Ledermantel, der mit Pistole und mit Fackel soweit bewaffnet ist. Und schaut gerade eben hoch. Ihr habt ja da so ein bisschen Licht hier an. Und dann schaut er da hoch. So. Ist doch jemand am Leben? Ja. Oh, nee. Hallo. Da sind noch welche. Komm, Tony, richtig, komm. Wir müssen hoch. Zuallererst stürmt auch der Tony so weit hoch. Klopft an die Tür. Hat er die wieder zugemacht? Nee. Nee. Nee, hat er ja soweit, war ja gut. Reißt die Tür auf und meint, Sarah, oh Gott, ihr seid, euch geht es allen gut. Oh mein Gott. Ich habe... Naja. Ich bin losgeritten und dann kamen sie mir schon entgegen, diese Leute. Sie hatten den Telegraph. Sie sagten, sie sind aus der... Oh Gott, ihr seid alle... Oh Gott, was ist denn hier? Warum weint Mary? Und was mit dem guten Lord passiert? Und was ist mit Hugh? Was ist hier, was ist mit dem Besuch? Was ist denn hier geschehen? Ich sage erstmal nichts. Ich sage auch nichts. Okay. Bisschen unangenehm jetzt. Sie haben uns angegriffen und wir mussten eine grausame Entscheidung treffen, sonst würden wir alle hier jetzt tot sein. Und dann versuche ich so zu tun, als würde ich weinen. Dafür würde ich dir am liebsten nochmal was abziehen, ey. Ich würde sagen, was darf ich mir filmen? Nein, alles gut. Sie sind hier reingekommen und haben uns das Baby abgenommen. Das war alles so schrecklich. Ihr seid verdammte Lügner. Ihr habt das Baby einfach aufgegeben. Ich hasse euch. Ich hasse euch alle. Mary, du bist ganz durcheinander. Mary, du bist von Sinnen. Das ist doch alles gar nicht. So ist es gar nicht gewesen. Sie müssen dich hypnotisiert haben. Ja, Sean hat doch das Baby übergeben. Hier. Einer der Männer, der mit dem Ledermantel und die grobschlächtigen hinter ihm, treten soweit in den Raum ein. Und er fragt ebenfalls, was ist denn hier vorgefallen? Was ist denn hier passiert? Da waren so kleine Wesen und die haben das Baby mitgenommen. Marys Baby. Oh. Was heißt... Sie sind in den Wald gerannt. Vielleicht kriegt ihr sie noch. Meine Männer suchen gerade eben noch, aber... Nun, wenn die Berichte stimmen, die ich empfangen habe, ist das Ganze wohl eher... Nun, wenn ich mich vorstellen darf, meine werten Damen und Herren, ich vermute, Sie hier haben den Telegrafen soweit benutzt, nicht ich? Ja, Wir hatten dieses Haus schon etwas länger unter Beobachtung. Mein Name ist Wladimir Kurenschkin und er ist ungefähr ca. 40 Jahre alt, hat dafür allerdings sehr feine Züge im Gesicht, lange schwarze Haare und meint dann weiter, nun, wir dachten eigentlich, dass die Situation hier anders war, aber... Was haben Sie denn erwartet? Dass wir vielleicht doch noch hier etwas unauffälliger die Situation klären könnten, aber Sie haben ja anscheinend, nun, da liegt jemand und Sie sind die Gäste, nicht wahr? Sie waren, Sie drei, und er guckt euch drei dann dementsprechend an. Ihr drei wart doch die Gäste, meine ja. ich. Mhm. Wo ist Was denn... Was heißt, meinen Sie, woher kennen Sie uns? Nun sagen wir, Sir Charlton und ich sind alte Bekannte, die sich auf einige Dinge verstehen. Wo ist denn Herr Sir Charlton? Im Wald. Er ist den Kreaturen gefolgt. Er hat versucht zu bekämpfen. Wo er jetzt genau ist. Ich denke im Wald, aber... Okay. Nun, und niemand ist hinter ihm her. Entschuldigen Sie mal bitte, ich möchte nur eins fragen. Was für Kreaturen sind das denn gewesen? Nun, Können Sie das erklären? Ohne jetzt zu weit ausholen zu möchten, wir nennen sie die Schwarzlinge und sie wohnen hier. Aber, wie soll ich sagen, das da haben sie wahrscheinlich vorher nicht gesehen oder auch vorher nicht so wahrgenommen, dass es hier diese Wesen gibt. Oder generell, Sir Charlton hat darum gewusst, aber... Sie sind doch auch gut informiert, wie ich merke. Ja. Sie werden von der Schwangerschaft die Umstände... Gehört, aber, dass sie schwanger sein soll, aber... mir deucht, hier ist irgendwas abseits des Plans passiert, wenn ich richtig verstehe. Was für ein Plan? Warum kommen Sie jetzt an, so als wüssten Sie über alles Bescheid? Ich würde gern mal ein bisschen mehr darüber wissen, wie jetzt überhaupt hier sind. Ich hätte bewaffnet. Er hat eine verzierte Pistole und eine Fackel. Allerdings die Fackel hält er so, dass nicht irgendwie was plötzlich Feuer anfängt. Nun, gerne dazu. Ich würde vorschlagen, wir sorgen uns erstmal darum, dass die Verwundeten versorgt soweit werden und wir alle soweit in Sicherheit schaffen. Wir haben zwei Autos. Ich hätte schon gerne eine Erklärung. Gerne auf der Fahrt zurück. Gerne auf der Fahrt zurück. Es ist sowieso so, ich zurück denke... Zurück wohin denn? Nun, Oh nein. Eigentlich, ja, ich bin selber überfragt, wie wir das Ganze jetzt auflösen sollten. Vielleicht, Herr Hastings würde Sie eigentlich gerne sehen, denke ich, nach dem Ganzen, was hier passiert ist. Herr wer? Herr Hastings. Wer ist das? Nun, ein gemeinsamer, wie soll ich sagen, Freund von Sir Charlton und mir. Ich habe überhaupt keinerlei Anlass, Ihnen zu vertrauen. Ja, ich weiß. Ist er alleine im Raum? Nein, da sind noch seine zwei grobschlächtigen Leute. Scheiße. Sie können ich würde glauben, schon ich habe... gerne jetzt um eine Erklärung bitten. Also diese 5 Minuten werden wir ja wohl haben. Nun, sagen wir mal so. Ich wusste, dass etwas unter Umständen... könnten wir eventuell auch ohne die Mutter und alles sprechen? Das ist vielleicht etwas unangenehm. Ja, ich kann nicht aufstehen. Ich bin verletzt. Ich liege hier nicht ohne Grund am Boden. Gut, deutet so ein bisschen abseits, dass er so ein bisschen, also dass er so ein bisschen leiser sprechen kann, dass er etwas zu dir kommt, sodass sie etwas sprechen könnte und sagen kann. Ja, ich setze mich dann dazu. Ohne jetzt zu viel sagen zu können in dem Moment. Eigentlich wurde ich nur gerufen, um Sir Charlton und das Baby wieder mitzunehmen. Es war uns schon bewusst, dass das Baby kommen würde und es etwas... Weswegen war Ihnen das bewusst? Sir Charlton hat etwas geahnt. Und da wir auch wussten, was in diesen Wäldern haust und unglückliche Zufälle. Doch wie, durch diesen Zufall wollten wir uns, oder sprich Herr Hastings sich soweit, nun ja, die Chance der Studie nicht entgehen lassen und hatte gewisse Pläne. Und Sir Charlton hat nach längerem Hin und Her doch eingewilligt. Wir brauchten das Baby, um es kurz Ihnen zu erklären. Wofür brauchen Sie das Baby? Das müssten Sie Herr Hastings fragen. Ich bin in dem Moment nur eher Ausführender. Und das heißt, wer ist das denn? Das heißt, Sir Charlton wusste die ganze Zeit Bescheid? Nun, zu einem gewissen Teil, ja. Und warum ist er denn weggerannt und wollte Sie bekämpfen? Das fragen Sie mich. Und er hätte seine Tochter einfach hier gelassen? Nein, er hätte... es war ja nicht geplant, dass es jetzt alles so schnell geht. Normalerweise ist sie auch nicht viel zu früh. Aber Sie haben doch vorhin gesagt, Sie sind eigentlich hergekommen, um Sir Charlton und das Baby mitzunehmen. Warum denn nicht Mary? Und weil hätten Sie alle anderen einfach hier gelassen? Nun, was hätten Sie denn mit dem Baby gemacht? Wir hätten schon alle anderen natürlich auch mitgenommen. Wir lassen doch hier niemanden sterben vor diesen seltsamen Viechern. Diesen Primitivlingen. Was hätten Sie denn mit dem Baby gemacht? Don Hastings hätte es, ich vermute mal, genau untersuchen wollen. Denn, wie Sie sicher sehen, war das nicht ein alltägliches Baby. Natürlich hätten wir aber Sir Charlton und auch die Mutter soweit mitgenommen. Und hätten sie von dem ganzen Trubel soweit entfernt und die anderen hätten soweit sich untersuchen lassen können, erst im Krankenhaus, und hier kann man hier trotzdem wohnen. Nur sollte man hier nicht mit, nun, in so einer Lage, mit diesen Wesen, Sie wissen schon, dann zieht man natürlich das Ungemach herauf. Ich bin hier auch nur Ausführender, wissen Sie. Es ist schwierig für mich, vielleicht... Geben Sie uns bitte kurz 5 Minuten. Okay. so, dass er uns nicht hören kann. Ja, wir flüstern. Ja, er geht auch zu seinen beiden. Also, wir haben das Richtige getan. Die hätten dieses Baby wahrscheinlich über Jahre hinweg in Labors untersucht und wer weiß was angerichtet. Ja, ich glaube, du hast recht. Ja. Das glaube ich auch. Und wer weiß, was die noch mit uns anstellen, wenn wir hier nicht rauskommen. Wir dürfen auf gar keinen Fall uns mit diesem Hastings treffen. Ich glaube, es existiert gar kein Hastings. Das ist ein Codewort für Ring oder so. Oh Gott. Was kommt denn dabei raus, wenn man Hastings rückwärts liest? Oh mein Gott. Dingsar. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Die sind ja mit 2 Autos gekommen. Kannst du Auto fahren? Moment, ich brauche meinen Charakterbogen. Nein. Verdammt, nein, kann ich nicht. Also, ich bin mal einmal Auto gefahren, aber also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es gut kann. Versuchen können wir es. Wir sollten ja auf jeden Fall abhauen. Ja, wir müssen abhauen. Aber wir können nicht in den Wald und wir können auch nicht zu Fuß abhauen. Die haben 2 Autos. Einmal meint der Kurenschkin. Ah, was für ein Schlamassel. Das war alles gar nicht so vor. Victor, was machst du da? Sieh zu, dass du unten die Autos soweit wieder in Schutz... Guck lieber nach den anderen, ob die im Wald immer noch sind. Nicht, dass sie sich noch verlaufen und dann habe ich 4 Männer weniger. Und einer seiner Gefolgsleute ist soweit, zumindest auf dem Hof und guckt, also geht so auf die... Würde sie jetzt so ansteuern, auf die so ein bisschen weiter rein und würde halt ab und an in den Wald reinrufen. Ich würde dann zu ihm sagen, können wir vorher noch kurz auf die Toilette. Wir waren jetzt hier viele Stunden eingesperrt und hatten große Angst und wir konnten nicht raus. Natürlich, unmittelbar ist keine Gefahr. Das Kind, nun ja, wird bestenfalls jetzt bei diesen Wesen aufwachsen und wir haben eine Chance vertan, aber unmittelbar geht keine Gefahr mehr aus, bis auf diesen guten Mann da unten, den sie hoffentlich nicht niedergestochen haben, der dort liegt und im Delirium wirkt. Aber ja, wenn sie müssen, dann müssen sie wohl. Ja. Kann ich denn schon wieder gehen oder kann ich das nicht? Mit Hilfe. Gisela, du musst auch zur Toilette, hattest du gesagt, ne? Ja, ich komme, ich stütze dich. Dankeschön. Ich helfe dir. Wir sind alle so schwach nach dieser Nacht. Danke. Ja. Natürlich, aber machen Sie bitte keine Dummheiten. Wir können uns danach vielleicht noch etwas unterhalten. Ich kann Ihnen, ich würde Sie mit in die Stadt fahren und wir würden Sie versorgen. Und die anderen natürlich auch, aber wir müssten Sie und Mary dann, Charlton könnte alles erklären. Wir würden Sie dann gerne mitnehmen zu Herr Hastings, nach der Erstversorgung nach Hamburg, dann nach Hamburg, aber... Nach Hamburg? Nach Hamburg. Aber gehen Sie erst. Ja. Es steht Ihnen frei. Es ist keine Gefahr. Die Waffen okay. und Fackeln sind nur genau. gegen diese Wesen. Genau. Ja, dann gehen wir ins Bad. Und währenddessen flüstert, wenn wir hier nicht rauskommen, verschwinden wir. Und es wird so sein, als hätten wir nie existiert. Das ist das FBI. Das, meinst du, das ist so dramatisch? Ja, vielleicht wollen sie verschwinden. Also ich meine, ganz klar also ist, die wissen ganz, ganz, ganz viel. Und die Frage ja. ist, woher bist du? Alles, warum? Damit. Ich würde ja auch gerne abhauen, aber niemand von uns kann so wirklich Auto fahren. Und ich meine, bevor einer von uns dann auch wieder das Auto gegen einen Baum fährt, wie Mary, dann sind wir auch verletzt und dann sind wir ihnen wirklich ausgeliefert. Vielleicht, so, vielleicht sollten wir mitfahren und in der Stadt weglaufen. Da haben wir viel bessere Chancen, vor ihnen zu flüchten. Ja. Wir könnten also, in den nächsten. Aber die Frage ist: Fahren sie uns wirklich in die Stadt? Ja, und die. Was wissen wir? Sie haben gesagt, Sie haben schon Folgendes zugegeben. Sie wussten von den Wesen, Sie wussten von dem Baby und Sie hatten einen kleinen Deal, dass Sie das Baby wegnehmen und auch die Mutter in Labors Untersuchungen zu machen. Mhm. Ja. Das heißt ja, also, das ist ja auch nichts Positives unbedingt gerade. Ich würde ja auch gerne für mich keine Sammlung. Nee. Ich würde hier auch wirklich gerne abhauen, nur ich habe halt Angst, dass wir dann wieder einen Unfall bauen, weil ich kann halt nicht so wirklich Auto fahren. Ihr vielleicht auch nicht, oder? Nein, ich in Leider dem Zustand nicht. Auf keinen Fall. Ich bin eine Frau. Ja. Tja. Das ist natürlich sehr schlecht. Ja, dann müssten wir leider mitgehen und gucken und hoffen, dass wir nicht Elektrofolter mal was. Wenn wir immer zusammenbleiben, dann wird uns schon irgendwas einfallen, wie wir abhauen können zur Not. Wir können also ja das Messer mitnehmen. Ja. Das ist schön klein. Ich umbringen. Umarm mal wieder alle. Ich bring dich um, wenn es passiert. Das wäre ich jetzt nicht in der Wahl. Ich würde mein Pendel, was ich um den Hals trage, als Kette, würde ich eine Ja-Nein-Frage stellen. Ob wir abhauen sollen oder nicht. Okay. Mal gucken, was das Pendel mir antwortet. Worauf würfel ich? Okkultismus oder? Ja, mach mal Okkultismus. Nein, 92. Du pendelst? Das Pendel dreht sich die ganze Zeit. Ja, es ist nicht eindeutig. Ja. Tja. Okay, also Romy, du bist denn mit nicht Schau, kann er Auto fahren? Vielleicht hat er das mal aufgeschnappt. Warte mal. Kann ich den Traktor fahren? nee. Er hat die Fähigkeiten eines durchschnittlichen Fünfjährigen. Oh, okay. Wow. Okay, also ist er wie eine Frau. Aber ihr wisst, wer Auto fahren kann. Ah ja, Tony. Tony Big. Ja, aber steckt er nicht da mit drin? Ja, der hat ja geholt, stimmt. Sarah kann auch. Wir müssen nur Sarah irgendwie überzeugen, dass sie mit so Papa springen nicht hin. Die lassen uns schon, dass wir das Baby abgegeben haben. Ja, eben. Und Toni hat die geholt, von daher. Was ist mit Brigitte? Ja. Nee, die kann das auch nicht. Die kann kochen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass ich auch echt dringend ins Krankenhaus muss. Ja, aber was machen wir, wenn wir mit denen mitfahren, dann vielleicht nicht da an, wo sie uns jetzt versprochen haben. Aber wenn wir versuchen abzuhauen, nicht klappt, dann kann es sein, dass wir dann erst recht Ärger kriegen. Vielleicht sollten wir mitfahren. Seid ihr nicht auch ein bisschen neugierig, was die uns zu erzählen haben? Ich möchte nicht in einem Labor enden. Aber warum sollten sie denn uns in ein Labor schicken? Ich meine, wir haben ja jetzt nicht irgendwelche, Das stimmt, wir haben diese Wesen gesehen. Ja, wir haben sie gesehen, aber das ist alleine kein... Die anderen haben die auch gesehen. Das ist ja kein Grund, ins Labor zu kommen. Ja, das wäre eher ein Grund, in die Irrenanstalt zu gelangen. Wir wissen jetzt. Das wäre eher das Problem. Wir kommen in die Irrenanstalt oder man legt uns still. Ganz kurz. Darüber hinaus ist es ja auch so, die Sachen, die da passiert sind, erklärt das mal der Polizei im nächstgrößeren Ort, wenn das nämlich einer mitkriegt. Also, es ist ja auch so eine Sache. Was wollen die denn auch sagen? Die können nicht zur Polizei gehen und sagen, naja, die haben... Die können die ja nicht. Doch, die könnten auch sagen, die haben mein Baby gestohlen oder mein Mann ist hier fast umgekommen und so. Theoretisch, Mary ist jetzt nicht so von euch begeistert. Also, nur so. Was wollen die denn sagen? Die wollen sagen, wir haben Baby kleinen schwarzen Menschen gegeben. Oh. Nö, können einfach sagen, das Baby wurde von euch entführt. Oder umgebracht. Ja, wo soll das sein? Wir haben keinerlei Spuren von dem Baby an uns. Die waren jetzt auch forensisch nicht so weit. Nee, es wär zumindest wahrscheinlich dann auch mit als Zeugen interessant zumindest. Also. Aber stimmt, wir werden verdächtigt, dass wir irgendwas mit dem Verschwinden von Marys Baby zu tun haben. Weil ich sag mal so, Sean wird ganz sicher nicht lügen wollen. Er wird dann so, ja, die haben gesagt, ich soll das da geben. Ich soll da irgendwas mitmachen. Das finde ich ja auch komisch, dass die irgendwie nicht mit der Mutter und alles, was sie mit uns rein gesprochen haben. Ja, das kann ja jetzt gerade eben sein. Ihr seid jetzt gerade auf Toilette, ihr stehen da noch im Raum. Nee, eben mal nicht so, weil Sarah und Jane entweder wussten ja nicht, Jane war ich nicht. Ja, okay, also ins Auto, sagt ihr beide, ne? Ich würde eigentlich lieber abhauen, aber die Chance ist groß, dass ich es verkacke. Also jetzt in-game, ich weiß, ich kann nicht Auto fahren, out-game. Oder wir rennen in den Wald. Es ist eine extrem kleine Wahrscheinlichkeit, dass ich die schaffe. Sobald ich Auto fahre, kommt ja eine auf Autofahren, denke ich mal. Also ich muss ins Krankenhaus. Ich werde mit denen mitfahren müssen. Ich muss ja, in die Stadt. Sie kann nicht durch den Wald jetzt. Gut, dann fahren wir mit. Ja, okay. Okay. Also geht ihr wieder zurück in den Raum? Ja. Ja, dann würde ich sagen, hier, Gisela ist stark verletzt. Es wäre gut, wenn wir bald losfahren. So ins Ja, bitte. Ich muss wirklich dringend ins Krankenhaus. Ah. Der Kurenschkin meint dann zu euch. Nun, dann tun wir das doch auch gleich. Ich glaube, meine Männer sind auch hinten im Wald noch. Ja, doch, da kommen sie wieder. Ich guck kurz durchs Fenster. Ins Krankenhaus. Ich würde sagen, wir fahren ruhig mit den zwei Wegen in Kolonne. Ist das in zwei Wegen? Fährt man schon Kolonne? Naja, hintereinander. Und wir steuern das nächste Krankenhaus an, zur Erstversorgung. Und ich unterbreite euch, wie die Lage nun jetzt gerade eben ist. Vielleicht können wir Herr Charlton dann auch... ich hoffe, der alte Teufel hat sich nicht zu weit in den Wald vorgejagt. Gut. Dann alle in die Autos, wir nehmen bitte das Nötigste mit und wir begeben uns machen uns auf den Weg. Ja, also ich nehme meine Tasche mit meinen Sachen, weil ich nicht davon ausgehe, dass ich dahin zukommen werde. Ja, Dito. Ja. Mein Kram. Ich würde allerdings das Verlobungsgeschenk, was ich eigentlich mitgebracht hatte, das würde ich da lassen. Was war nochmal das Verlobungsgeschenk? Ich hatte extra, ich habe sie sogar extra aufgeschrieben, eine Salatschüssel aus Keramik. Oh, wie nett. Die lasse ich da bei Mary stehen. Ist nett. Die werden auch, also alle werden soweit, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, das in die Autos soweit alles zu stecken. Aber ihr werdet alle soweit in die Autos soweit verladen, so gut es eben geht. Und die Leute finden sich soweit wieder ein, haben den Searcher nicht gefunden. Und fluchen auch immer mal wieder und sagen, wir haben auch keine Spuren gefunden und können sich auch nicht so ganz, haben hin und wieder natürlich so ein schwarzes Wesen, so ein erschossenes da mal gefunden. Auch das Baby haben sie jetzt auch nicht wieder mitgebracht. Wolltet ihr zusammen in einem Auto? Besteht da drauf? Ja, ja, auf jeden Fall. Bleiben denn hier... Bitte? Bleiben Sarah und Co. da? Nee, die wollten jetzt eigentlich soweit auch mit. Das wird denen und auch Mary soweit... auch. Ja, es wird denen schon soweit zugestanden, dass sie das machen. Also alle fahren mit, okay. Auch Bridget und Sean? Und schwierig. Also die passen ja nicht alle in zwei Autos. Mit zwei ja eben, also in zwei Autos, wenn da schon acht Leute drin sind. gar nicht das noch die drei Typen, dann wären das 11 Leute. Nee, das waren ja schon 8, okay, die in den Autos kamen. Da habe ich mich natürlich jetzt in der Ecke erzählt. Eigentlich hätte ich mal sagen müssen, es sind einfach 2 Busse. Jetzt habe ich gesagt, es sind 2 Autos. Also bleibt die... Das sind sehr große Autos. Bleibt die... Ja, sie nehmen alle mit. Wir müssen die ja irgendwie alle versorgen. Die müssen ja alle versorgen. Deswegen, das ist ein Auto für diese Clowns. So. Genau. Da habe ich jetzt einen Schnitzer geleistet. Das sind natürlich fette VW-Bullis und die fahren jetzt ja mit euch. Okay. Ja, soweit. Mit 12 Opel Corsas da. Ja, genau. Ja, mit den Autos. Okay. Ihr habt alle soweit eingeladen an Leuten. Und blickt alle nochmal kurz zurück in das Haus, wo oben Licht brennt und das alles jetzt einen sehr gespenstischen Ausblick hat. Fahrt über die Straße lang. Haben wir das Licht angelassen? Das hat keiner ausgemacht. Oh, ja, also dann brennt das Haus länger. Vladi meint dann nochmal zu euch. Keine Sorge, wir werden das alle genau erklären. Wenn ihr alle soweit wieder fit seid, kann ich euch einiges erklären. Der Hastings kann euch ebenfalls in Hamburg einiges noch erklären. Da würden wir können euch nicht dazu zwingen, wir würden es nur sehr gerne sehen, wenn wir mit euch ein längeres Wörtchen haben könnten. Die anderen, Mary müssen wir wahrscheinlich doch mitnehmen, auch trotzdem natürlich zur Untersuchung. Und Sir Charlton, Gott weiß, wo er ist. Wir hoffen, dass der alte Teufel sich doch mal wieder durchgeschlagen hat. Und mit den Worten... Ich kenne nur und Grenze. Und mit den Worten drückt der Fahrer noch mal weiter aufs Gaspedal und ihr verschwindet in der Dunkelheit mit den 2 Bullis. So, das war das unerwartet lange Abenteuer, wo ich nicht dachte, dass es jetzt wirklich noch so lange geht. Und auch das hier, ich bin gespannt. Ihr wehrt euch immer so. Es ist ja immer so schwierig. Muss man immer überlegen, oh nein, jetzt habe ich die Bullis vergessen. Oh nein, jetzt muss ich. Nee. Sind wir jetzt komplett fertig oder wolltest du spielen, wenn wir dann dort? Nein, das ist Teil von einer späteren Geschichte. Das baut jetzt auf. Das hat die Abenteuer haben eine, wie soll ich sagen? Einen roten Faden? Ja, schon so, wie man es ja jetzt anlegt. Müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall ist das... Die Charaktere sind nicht tot oder so. Das bitte? Die Charaktere sind jetzt nicht tot oder... Nein, ihr seid jetzt nicht autotot. Ich sage, ihr seid alle... Ich kann den Charakter gerne nochmal... Wenn ja, es ist noch gekillt worden oder alles gut. Vladim hat euch jetzt nicht beschissen und drückt jetzt ab oder sowas. Das ist alles gut. Ja, dann mache ich die Aufnahme hier soweit zu. Dankeschön, dass ihr so tapfer ausgeharrt habt und War ja jetzt auch schon echt spannend. Ja, das fand ich auch. Habe ich mal das danke meiste auf jeden Fall. Sehr gut. Das meiste war auch wieder Freestyle, das Abenteuer. Ist ja irgendwie muss ich fand, das war der beste Teil von Abend. Gott sei Dank. Ja, finde ich auch, auf jeden Fall. Das Abenteuer ist nämlich eigentlich scheiße. Ja, das stimmt. Also das Originalabenteuer, so wie es auf Papier steht, ist echt scheiße. Ja, das ich konnte es jetzt, ein paar Sachen sind mir heute dann tatsächlich dann doch heute erst eingefallen, wo ich dann nochmal drüber nachgedacht habe und dann dachte ich mir, heute mache ich es wahr. Heute, aber was wäre denn laut Papierabenteuer geschehen? Unterschiedliche Versionen hätten da passieren können. Ich mache jetzt aber erstmal die Aufnahme soweit zu. Ja. Okay. Und dann, sag ich mal, bis demnächst. Tschüssi. Tschüssi.